Kundgabe 455. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.6.1938. Verkörperung, eine Gnade. Erdenzeit, Gnadenzeit. Jene, welche glauben, durch die Pforte zur ewigen Seligkeit eingehen zu können, weil sie scheinbar rechtschaffen auf Erden gelebt haben und ihren Pflichten nach außen nachgekommen sind, werden schwer enttäuscht ihren Irrtum erkennen. Denn des Herrn Güte währet wohl ewig, und lässt er die Seinen nicht ungeschmälert in ihrem Lohn, jene aber nicht einen Lohn entgegennehmen, der ihnen nicht zukommt. Es bedürfen die Menschen sehr oft einer Mahnung, das Leibesleben nicht so wichtig zu nehmen, sondern sich mehr ihrem geistigen Leben zuzuwenden. Solche Mahnungen verklingen aber meistens ungehört und unbeachtet. Fordert nun der himmlische Vater ganzen Einsatz von dem Erdenkind, und dieses kommt der göttlichen Forderung nicht nach, so kann es auch nimmermehr den vollen Lohn in Empfang nehmen und wird sich mit wenigem begnügen müssen oder mit aller Kraft nachzuholen versuchen, was es im Erdenleben versäumt hat. Des Vaters große Güte gewährt auch im Jenseits der Seele noch die Gnade, streben zu können und ihr so ein erreichbares Ziel zu stecken. Doch wird immer berücksichtigt werden, dass ein auf Erden schon dem himmlischen Vater treu ergebenes Kind weit höher im Ansehen stehen muss, weil es eben die Erdenzeit in der Liebe zum Heiland recht angewandt und sich eine Stufe errungen hat, die im Jenseits weit schwerer zu erreichen ist. Die Erdenzeit ist eine Gnadenzeit. Die Verkörperung auf Erden eine unsagbar große Gnade für die Seele. Das menschliche Wesen aber, das diese Gnadenzeit nützet, muss dem Herrn unendlich lieb sein. Und sein Lohn wird wiederum Liebe sein, die es unermesslich glücklich macht und ewiges Leben bedeutet. Doch wie verständlich ist es dann, dass der Herr weniger bedenket, die sein Wort gering achteten und deren Herzen nicht so erfüllt waren von der Liebe zu Gott. Ihnen kann nur ein kleiner Teil vergolten werden, und sie müssen mit allen ihren Kräften bestrebt sein, eine gleiche Stufe zu erreichen, wollen sie den gleichen Grad ewiger Glückseligkeit erringen, der den wahren Kindern Gottes beschieden ist, die auf Erden die Kindschaft Gottes angestrebt haben und somit auch vom himmlischen Vater reich bedacht werden bis in alle Ewigkeit. Amen.